السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Machen wir weiter auf der Seite mit dem Kapitel 2342 auf der Seite 98, wobei wir gleich auf die nächste Seite, Seite 99 springen, wo es heißt, im ersten Abschnitt fasst man die Ansichten der Gelehrten nun zusammen. Also die Arten des Unglaubens unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Motive und Ursachen. Das heißt, die Ulama rahimahullah ta'ala haben verschiedene Formen des Kufr erwähnt, die es gibt. Und die sind neun Arten. Das lesen wir mal vor. Erstens der Unglaube der Abweisung, Inkar. Zweitens der Leugnung, Juhud. Drittens des Trotzes, Inad. Viertens der Heuchelei, Nifaq. Fünftens des Dementis, Takdib. Sechstens des Hochmuts, Istikbar. Siebtens der Widerletzlichkeit, I'rad. Achtens des Zweifels, Shak. Neuntens der Unwissenheit, Jahl. Bei näherer Betrachtung sieht man, dass manche Arten einander überschneiden, so weisen der Unglaube, der Ignoranz, des Dementis und der Ablehnung Gemeinsamkeiten auf. Und so ist es möglich, den Unglauben auf sechs Arten zu beschränken. Ja, das ist Einteilungssache, wie man sagt, Lam Shahat al-Sirah. Also man kann das einteilen, wie man möchte. Aber manche Einteilungen sind sinnvoller als andere. Der Autor hier beschränkt sich auf sechs Arten. Erstens die Abweisung bei den Inkar. Al-Barawi sagte, es bedeutet, Allah grundsätzlich nicht zu kennen und sich auch nicht zu ihm zu bekennen. In seiner Bedeutung ist der Unglaube des Dementis, arabisch Takdhib, im Sinne Ibn al-Qayyims eingeschlossen, der diesen definierte als die Überzeugung, die die Gesandten Allahs der Lüge beschuldigt. Der Grund der Abweisung durch Worte ist die Abweisung im Herzen. Die Leugnung entspringt somit dem fehlenden Wissen des Herzens. Darum nannte Al-Hakimi diese Art des Unglaubens jenen der Unwissenheit und er wird im Sinne des Leugnens verwendet. Allesamt sind Ausdrücke, die auf einer gemeinsamen Grundlage beruhen, nämlich die wahre Natur dieses Unglaubens, die da ist. Die Unwissenheit des Ungläubigen, das fehlende Wissen um Allah und seinen Gesandten. Wer den Blick auf seine Entstehung richtet, spricht vom Unglauben des Unwissens. Und wer den Blick darauf richtet, dass er im Herzen gründet, spricht von Ablehnung. Und wer den Blick darauf richtet, dass ihm mit Worten Ausdruck verliehen wird, spricht von Leugnung. Somit ist dies der Unglaube der Unwissenheit mit Rücksicht auf seine Ursache, der Abweisung mit Rücksicht auf eine Verbundenheit mit dem Herzen und der Leugnung mit Rücksicht auf seine Verbundenheit mit dem gesprochenen Wort. Zweitens der Unglaube der Heuchelei, arabisch Nifaq. Das ist übrigens auch das Gleiche, haben wir gesehen bei der Definition der Khawarij. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, dementsprechend gibt man andere Definitionen oder Bezeichnungen. Aber hier ist es so, dass diese drei Sachen sind letztendlich das Gleiche. Das werden wir auch später bei anderen Einteilungen sehen. Und wie gesagt, manchmal ist es sinnvoller, verschiedene Aspekte zusammenzufassen, weil allen das gleiche Prinzip zugrunde liegt, wie in diesem Fall hier das fehlende Wissen im Herzen. Nur wenn man das betrachtet in Bezug auf, wie man sich dazu artikuliert und äußert, dann sagt man eben leugnen, juhud, weil das erkennt man an seiner Aussprache eben, dessen, was in seinem Herzen fehlt. Aber letztendlich ist es das gleiche Prinzip. Zweitens der Unglaube der Heuchelei. Dies ist das Bekenntnis in Worten ohne Anerkennung im Herzen. Auch die Heuchelei kennt zwei Arten. Die große Heuchelei bedeutet, dass der Betreffende nach außen hin seinen Glauben zur Schau stellt, im Inneren diesen jedoch abgelegt hat, und es bedeutet das Verlassen der Gemeinschaft des Islam. Die kleine Heuchelei ist jene, die sich im Tun äußert, wie etwa in der Lüge und den Nichteinhalten von Versprechen, wie es auch im Hadith über die drei Merkmale von Heuchlern heißt. Aber wenn er redet, dann lügt er, wenn er verspricht, dann hält er sein Versprechen nicht, und wenn man ihm was anvertraut, dann betrügt er. Diese Art der Heuchelei wird Heuchelei des Handelns genannt, die kein Verlassen der Gemeinschaft bedeutet. Drittens, der Unglaube der Leugnung. Al-Barawi, dies bedeutet etwas im Herzen zu wissen, es jedoch mit der Zunge nicht zu bekennen. Ibn Al-Athir sagte, der Unglaube der Leugnung ist jener Iblis, der Allah in seinem Herzen kennt, dies aber nicht in seinen Worten bezeugt. Es ist auch der Unglaube des Pharaos und seiner Leute. Der aber am deutlichsten wird es natürlich klar bei Iblis. Weil Iblis, yani Allah subhanahu wa ta'ala hat sogar ihn direkt angesprochen und ihm gesagt, warum hast du dich nicht vor dem niedergeworfen, was ich mit meinen eigenen beiden Händen erschaffen habe? Und er hat sich geweigert. Das heißt also, er glaubt an Allah azza wa jalla. Er weiß auch, dass es keinen Gott gibt außer ihm subhanahu wa ta'ala und dass er der Einzige ist, der Anbetung würdig ist und so weiter und so fort. Er weiß das alles, aber trotzdem bekennt er sich nicht dazu mit seiner Zunge und war deswegen Kafir. Und auch der Pharao und sie verleugneten sie, obwohl sie selbst davon überzeugt waren. Warum? Aus Ungerechtigkeit und Überheblichkeit. وَجَحَدُ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوبًا. Also der Pharao wusste mit Gewissheit, was wahr ist und was falsch ist. Und er wusste auch mit Sicherheit hundertprozentig, dass er kein Gott ist. Auch wenn er gesagt hat, أَنَا رَبُّكُمْ أَعْلَى, ich bin euer höchster Herr. Und auch die Göttlichkeit in Anspruch genommen hat. مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي. Das heißt, ich kenne für euch keinen anderen Gott außer mir selbst. Er wusste, dass das Quatsch ist. Und er wusste auch, dass Musa a.s. der Gesandte Gottes ist. Aber er hat sich geweigert, das anzuerkennen. Weil er wollte, und das war aus Ungerechtigkeit und Überheblichkeit. Dementsprechend gibt es diese Formen des Unglaubens. Deswegen ist der Unglaube, und das ist eben der Unterschied zwischen der sprachlichen Bedeutung des Wortes und der religiösen Bedeutung des Wortes. Die sprachliche Bedeutung des Wortes ist jemand, der an eine Sache nicht glaubt. Aber wir sehen hier, der Pharao glaubt sehr wohl, dass Musa der Gesandte Allahs ist. Und Pharao glaubt sehr wohl, dass er von seinem Herrn, dass Musa von seinem Herrn entsandt worden ist. Aber er hat es abgelehnt. Und das ist auch Kufr, auch wenn das sprachlich nicht unbedingt treffend ist. Aber religiös gesehen, der Begriff des Kufr trifft zu. Und deswegen sind auch manche der Ansicht, dass man diese Fachwörter so stehen lassen soll, wie sie da im Arabischen stehen. Das heißt, Kufr als Kufr lassen und nicht mit Unglauben zu übersetzen. Aber wir haben ja von vornherein uns definiert, dass es für uns das Gleiche ist und dann haben wir das Problem gelöst. Und der zweiten Ayah, als nun das zu ihnen kam, was sie kannten, verleugneten sie sie, was sie kannten. Hier geht es um die Quraysh, beziehungsweise Entschuldigung, die Ahlul Kitab in Medina. Sie wussten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandt werden wird am Ende der Zeit und dass er auch nach Medina auswandern wird. Deswegen sind sie ja nach Yathrib gegangen, weil sie dort auf den Propheten gewartet haben, sallallahu alaihi wasallam. Als er dann aber zu ihnen kam, was sie kannten, nämlich sie kannten ihn als den Propheten, den Gesandten, verleugneten sie ihn. Und es gibt authentische Berichte, wie sie untereinander gesprochen haben und gewusst haben, das ist der Gesandte Allahs, das ist der, auf den wir gewartet haben, das ist der, den die Tora angekündigt hat. Aber trotzdem haben sie ihm den Kampf angesagt und sie haben ihn eben nicht als den Gesandten Allahs anerkannt. Und diese Aberkennung ist eine Form des Kufr. Ein Barawi zählte den Unglauben Iblis zu dieser Art des Unglaubens. Es gibt dazu aber auch eine andere Meinung, denn Iblis sprach selbst die Worte: Mein Herr, gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Ein Leugner aber verneint den Glauben mit seinen Worten. Der Unglaube Iblis jedoch gründete auf Ablehnung und Hochmut, wie Ibn al-Qayyim sagte, der Unglaube der Leugnung... Und deswegen, Iblis hat ja nicht geleugnet, sondern Iblis war, er hat abgelehnt aus Ungerechtigkeit, aus Überheblichkeit, weil er hat ja selbst gesagt, also ich wurde doch aus Feuer erschaffen und das ist doch besser als aus Erde erschaffen zu sein. Und deswegen passt es nicht so ganz in diese Kategorie. Der Unglaube der Leugnung umfasst zwei Arten. Der vollständige Unglaube bedeutet die Ablehnung der göttlichen Herrschaft oder von allem, was Allah offenbarte oder womit er die Gesandten schickte. Der begrenzte Unglaube bedeutet die Leugnung einer der Pflichten des Islam, eines Verbots oder einer Mitteilung des Gesandten Allahs. Viertens, der Unglaube des Trotzes. Na. Es bedeutet, Allah in seinem Herzen zu kennen, in Worten zu bezeugen und sich ihm dennoch nicht zu unterwerfen, wie es sich etwa im Unglauben Abu Talibs zeigte. Dies erwähnt Al-Barawi und ebenso sagt Al-Azhari, dass es bedeute, etwas zu kennen und es dennoch nicht anzunehmen. Ibn al-Athir aber sagte, es bedeutet im Herzen zu bekennen und in Worten zu bekennen und sich dennoch nicht zu ergeben aus Neid und Ungerechtigkeit, wie etwa der Unglaube Abu Jahls und anderer seiner Art. Auch der von Ibn al-Qayyim angeführte Unglaube des Hochmuts, arabisch Istikbar, zählt hierzu, nämlich die auf Halsstarrigkeit und Hochmut beruhende Weigerung, die Wahrheit anzunehmen. Ibn al-Qayyim sagte, der Unglaube der Ablehnung und des Hochmuts ist wie der Unglaube Iblis, denn er leugnete den Befehl Allahs nicht etwa und empfing ihn auch nicht mit Nichtanerkennung, sondern er begegnete ihm mit Ablehnung und Hochmut. Dazu gehört der Unglaube dessen, der die Wahrhaftigkeit des Gesandten kennt und weiß, dass er mit der Wahrheit von Allah kam, sich aus Trotz und Stolz aber ihm nicht zuwendet. Das ist die vorherrschende Form des Unglaubens der Feinde der Gesandten. Fünftens, der Unglaube der Widersetzlichkeit. Ibn al-Qayyim sagte, es bedeutet Herz und Gehör vom Gesandten abzuwenden, ihm nicht zu glauben, ihn aber auch nicht der Lüge zu zeihen, ihm nicht beizustehen und ihn nicht als Feind zu behandeln und niemals dem aufmerksam zuzuhören, womit er gesandt wurde. So wie ein Mann des Stammes der Abd Yalin zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, bei Allah, ich sage dir etwas, wenn du die Wahrheit sprichst, dann bist du in meinen Augen zu erhaben, als dass ich dir antworten könnte. Wenn du aber ein Lügner bist, dann bist du zu verächtlich, als dass ich mit dir sprechen könnte. Der Beweis dafür sind des erhabenen Worte. Aber diejenigen, die ungläubig sind, wenden sich von dem ab, wovor sie gewarnt werden. Also er kümmert sich gar nicht um die Sache. Er hat ihr nichts vorzuwerfen. Er hat ja dem Propheten Hassan nichts vorzuwerfen, sonst würde er sofort ihm der Lüge bezichtigen. Kann er aber nicht. Aber gleichzeitig macht er sich keine Mühe, sich damit zu beschäftigen. Sechstens, der Unglaube des Zweifels. Auf Arabisch Shak, Ibn Qayyim sagte. Was den Unglauben des Zweifels betrifft, so ist der Betreffende sich der Wahrhaftigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht völlig gewiss, erklärt ihn aber auch nicht für einen Lügner, sondern er zweifelt hinsichtlich seines Auftrags. Dieser Zweifel bleibt nur dann bestehen, wenn er sich selbst dazu zwingt, die Betrachtung der Zeichen des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam in ihrer Gesamtheit abzulehnen, so hört er sie nicht und achtet nicht auf sie. Na, dann, das waren jetzt die Aspekte hinsichtlich des Beweggrundes, warum man Gott bewahre den Iman nicht akzeptiert. Und jetzt gibt es eben noch die Arten des Unglaubens unter Berücksichtigung der daran beteiligten Teile des Körpers. Eine andere Form, ein anderer Blickwinkel, eine andere Einteilung derselben. Beweis dafür sind seine des Erhabenen. Nee, 2.3.4.3. Die Arten. Hier unterscheidet man drei Arten. Der Unglaube des Herzens, der Worte und der Tat. As-Subaki sagte, die Bezeichnung als Ungläubiger ist ein gesetzliches Urteil, dessen Ursache die Leugnung der göttlichen Herrschaft, der Einzigkeit Allahs oder der offenbarten Botschaft ist, oder dessen Ursache Worte oder Taten sind, die der Gesetzgeber als Unglaube beurteilt, auch wenn es sich um keine Leugnung handelt. Uthman ibn Muhammad al-Bakri al-Shafi'i, gestorben 1302 nach Hijra, sagte, die Aussage über den Abfall vom Glauben lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass es drei Arten gibt: Überzeugungen, Handlungen und Worte, wobei jede Art sich in weitere zahlreiche Teile verzweigt. Diese alle aber sind Handlungen des Körpers. Erstens, der Unglaube des Herzens. Dies umfasst alles, was im Herzen an Überzeugungen des Unglaubens gründet, wie die überzeugte Ablehnung des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, die Ablehnung eines Teils seiner Botschaft, der Zweifel an seiner Wahrhaftigkeit oder die Überzeugung, dass Allah Teilhaber an seiner göttlichen Herrschaft oder hinsichtlich seiner Namen und Eigenschaften besitze, oder der Zweifel an seiner Göttlichkeit oder die Überzeugung, dass offensichtlich Verbotenes erlaubt sei, oder andere Überzeugungen des Unglaubens. Diese Arten werden als Unglaube der Überzeugung Kufr i'tiqadi bezeichnet, weil sie in der Überzeugung gründen. Zweitens, der Unglaube der Worte. Damit ist all das gemeint, was an Worten des Unglaubens ausgesprochen wird, wie zum Beispiel die Verhöhnung Allahs und seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam, oder Worte, mit denen man für sich selbst die Prophetenschaft beansprucht. Ibn Taymiyyah sagte, wer ein Wort des Unglaubens spricht, ohne dass er durch Not dazu gezwungen ist und weiß, dass es sich um einen Ausdruck des Unglaubens handelt, der wird damit nach außen sichtbar und auch im Inneren zum Ungläubigen. Und wenn er freiwillig Worte des Unglaubens spricht, sodass ihm die Brust dafür geöffnet wird, dann ist es Unglaube. Und er, der Erhabe, nimmt auch denjenigen vom Unglauben aus, der unter Zwang steht. Wäre dieser Unglaube nur einer des Herzens und seiner Unwissenheit, dann gäbe es keine Ausnahme für denjenigen, der dazu gezwungen ist, denn ein solcher Zwang ist unmöglich. So ist bekannt, dass, wer Worte des Unglaubens spricht, eine Form des Unglaubens begangen hat, außer er war dazu gezwungen. Also hat er zwei Bedingungen erwähnt. Einmal das Wissen darum, dass es eine Form des Unglaubens ist. Und zweitens, dass er das aus freien Stücken gemacht hat. Dass er diese Tat also freiwillig gemacht hat. Und das beinhaltet zum einen den Aspekt des Nicht-Gezwungenseins, aber auch der Aspekt des Taklif, also der Schuldfähigkeit. Also wenn er nicht schuldfähig ist, dann kann er auch keinen Aspekt des Unglaubens ausüben. Drittens, der Unglaube im Handeln. Dies sind jene Taten der Extremitäten, die in den Offenbarungstexten als Unglaube beschrieben werden. Die Körperextremitäten sind die Hände und die Füße, das meint man. Es werden hier zwei Gruppen unterschieden, und zwar jene Taten, die das Verlassen der Glaubensgemeinschaft bedeuten, und jene, die dies nicht tun. Das unterscheidet eben die Ahle Sunna von zum Beispiel diese Gruppe der Murji'a, dass auch die Handlungen Ausdruck des Unglaubens sein können, wie zum Beispiel erwähnt hat hier die Verhöhnung Allahs oder seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam, weil das geschieht ja nicht im Herzen, das geschieht durch die Taten. Und die Taten kann man natürlich aufsplitten, wenn man möchte, in Aussagen und Körpertaten der Extremitäten, aber letztendlich sind das alles Handlungen. Deswegen manche Teilen sind zwei, manche Teilen sind drei, das spielt aber keine Rolle. Ibn al-Qayyim sagte, der Unglaube im Handeln wird unterteilt in jenen, der dem Glauben widerspricht, und jenen, der dies nicht tut. So widersprechen die Niederwerfen vor einem Götzen, die Geringschätzung des Koran, die Tötung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Verhöhnung dem Glauben. Was aber die Herrschaft auf der Grundlage dessen, was Allah nicht herabsandte, und das Unterlassen des Gebets betrifft, so gehört dies zweifellos zum Unglauben des Handelns, und diesem nicht die Bezeichnung des Unglaubens zu geben, ist nicht möglich, nachdem Allah und sein Gesandter diesen Begriff darauf angewendet haben. Somit ist der nicht auf der Grundlage dessen herrscht, was Allah offenbarte, ungläubig, und wer das Gebet hinterlässt, ist ebenso ungläubig, gemäß der Aussage des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Es ist jedoch ein Unglaube des Handelns, kein Unglaube der Überzeugung. Jetzt springen wir runter, diese Unterteilung, letzter Absatz. Diese Unterteilung des Unglaubens, des Handelns in jenen, der das Verlassen der Glaubensgemeinschaft bedeutet, und jenen, der dies nicht bedeutet, könnte problematisch angesehen werden. Eine Antwort darauf gab Sheikh Hafiz al-Hakami, gestorben 1377 nach Hijra. Fragt man uns, bedeutet die Niederwerfung vor einem Götzen, die Verachtung des Koran, die Verhöhnung des Gesandten, das Scherzen über den Glauben und Ähnliches, dass alles offensichtlich zum Unglauben des Handelns gehört, nicht das Verlassen des Glaubensgemeinschaft. Ihr habt nämlich den kleinen Unglauben als Unglauben des Handelns bezeichnet. Dann sagt er, wisst, dass diese vier und alles, was ihnen ähnelt, nicht zum Unglauben der Tat gehört, außer in dem Sinne, dass sie durch die Bewegung der Gliedmaßen geschehen und so offensichtlich für die Menschen sind. Sie aber sind nur möglich, wenn die Tätigkeit des Herzens, was seine Absicht, Ergebenheit, Liebe und sein Gehorsam betrifft, bereits verschwunden ist. Nichts davon ist bei diesen Taten mehr übrig. Darum ist all das, auch wenn es sich nach außen hin um reines Tun handelt, ohne jeden Zweifel durch den Unglauben der Überzeugung bedingt. 2.3.4.4 Der ursprüngliche Unglaube und der vorübergehend eintretende Unglaube. Es handelt sich dabei um zwei Kategorien, und zwar um den ursprünglichen Unglauben. Und das ist der Unglaube jener, die nicht dem Islam angehören und nicht an die Botschaft des Propheten, sondern nach Muhammad wasallam glauben. Und das ist der Unglaube jener, die Allah anderes beigesellen. Die zweite Gruppe ist der vorübergehend eintretende Unglaube. Und dies ist der Unglaube jener, die dem Islam angehören und dann vom Glauben abfallen. Dieser Abfall geschieht durch Worte, Taten oder aufgrund der Überzeugung. Ja, und das ist auch, was wir gesagt haben. Also man muss unterscheiden zwischen jemandem, der sich gar nicht oder niemals zum Islam bekannt hat, und jemand, der sich zum Islam bekennt und betet und so weiter und so fort, die äußerlichen Sachen macht, durch die man ihn als Muslim erkennt und dann eine Sünde verfällt, die im Koran oder in der Sunna des Propheten als Unglaube bezeichnet wird. Und das ist, was er bezeichnet hier als der ursprüngliche Unglaube oder der vorübergehend eintretende. Vorübergehend eintretende bezieht sich auf einen Muslim, der eine dieser Sünden begeht. 2.3.4.5 Der allgemeine Unglaube, Mutalaq, und seine Spezifizierung hinsichtlich einer bestimmten Person, Muayyan. Der erste Begriff des allgemeinen Unglaubens, Takfir Mutalaq, meint die Anwendung des Begriffs des Unglaubens zur Bezeichnung eines Merkmals und bedeutet nicht das für ungläubig Erklären einer einzelnen Person dieses Merkmal aufweist. Man unterscheidet zwei Stufen. Die erste Stufe, die Anwendung des Begriffs des Unglaubens auf ein Merkmal, das Wort, Tat oder Überzeugung sein kann, so als ob man etwas sagen würde. Wer dieses und jenes sagt, ist ungläubig, und wer dieses und jenes tut, ist ungläubig, und wer von diesem und jenem überzeugt ist, ist ungläubig. Beweis für diese Stufe sind seine des Erhabenen Worte. Fürwahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss, Allah ist einer von dreien. Insofern, also wir haben jetzt hier die Unterscheidung zwischen dem Mutlaq und dem Muayyan. Mutlaq ist eben, dass man verallgemeinert. Und diese Art der Verallgemeinerung, da gibt es jetzt zwei verschiedene Formen dieser Verallgemeinerung. Die erste Art ist, dass wir im Koran lesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine bestimmte Sache als Kufr bezeichnet, eine bestimmte Aussage, eine bestimmte Handlung, eine bestimmte Überzeugung als Kufr bezeichnet. Das ist wie zum Beispiel der Glaube, dass Allah subhanahu wa ta'ala einer von dreien ist. Das nennt man Mutlaq oder Takfir Mutlaq. Das heißt, eine Handlung als Kufr zu bezeichnen, aber im allgemeinen Sinne und hier hinsichtlich einer bestimmten Tat oder Aussage oder Überzeugung. Und das gleiche in der Ayah danach, diejenigen, die Allah und seine Gesandten verleugnen und zwischen Allah und seinen Gesandten einen Unterschied machen wollen. Unterschied machen wollen bedeutet hier, dass sie sagen, wir glauben an manche Propheten und manche nicht. Und sagen, wir glauben an die einen und verleugnen die anderen. So, das ist ebenfalls Takfir Mutlaq. Ja, das ist ein Takfir, der sich bezieht auf eine bestimmte Überzeugung in diesem Fall oder auch, kann man auch sagen, als eine Aussage. Das nennt man eben Mutlaq. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist, dass eben dieser Begriff nicht auf eine bestimmte Aussage oder Überzeugung oder Tat angewandt wird, sondern auf eine bestimmte Gruppe von Menschen. Die Gruppe von Menschen, die natürlich wiederum irgendwelche Merkmale aufweisen. Die Anwendung dieses Begriffes, Beispiel, auf bestimmte Personen jetzt, direkt angewandt. Nicht Salomon war ungläubig, sondern die Teufel waren es. Insofern ist hier sind die Satane als ungläubig bezeichnet worden, bestimmte Personen. Diese zweite Stufe ist natürlich basiert auf der ersten, logischerweise, weil irgendwas müssen sie ja gemacht haben, dass sie ungläubig geworden sind. So glaubte ein Teil von den Kindern Israels, während ein anderer Teil ungläubig war. Sicherlich das Volk der Talmud verleugnete ihren Herrn. Der zweite Begriff. Der zweite Begriff meint, dass wir ungläubig erklären einer bestimmten Person Takfir al-Mu'ayyan. Dies ist die Offenbarung eines solchen Urteils eine bestimmte Person betreffend, so als ob man sagt, der und der ist ungläubig, wobei sein Name genannt wird. Beweis dafür sind seine Worte. Zum Beispiel Tabbat yada Abi Lahabin, verdorben sei Abu Lahab, die Hände Abu Lahabs, verdorben sei er, oder Abamas, verdorben sei er. Und das ist ein Urteil auf ihn per se. Da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er weigerte sich und verhielt sich hochmütig und gehörte zu den Ungläubigen. Also solche Texte sind also eindeutig und unproblematisch, weil sie wenden das direkt auf bestimmte Personen an. Oder Allah hat das Gleichnis für diejenigen, die Ungläubige sind, hat als Gleichnis für diejenigen, die Ungläubige sind, dasjenige von Noahs Frau und Lots Frau geprägt. Ibn Taymiyyah sagte, die allgemeine Bezeichnung des Unglaubens, Takfir Mutlaq, ist wie die allgemeine Verheißung. Sie zieht nicht das für ungläubig Erklären einer bestimmten Person nach sich, bis hinsichtlich ihrer der Beweis erbracht ist. Genau, und das ist jetzt die Diskrepanz, ist eben, das bleibt eben die Theorie, das bleibt der Text, weist darauf hin, dass diese Aussage, diese Tat, diese Überzeugung Kufur ist. Aber das heißt nicht, dass jede Person, die das begangen hat, automatisch Kafir wird. Das ist die Aussage von ihm. Warum? Weil er gesagt hat, weil das eben eine allgemeine Bezeichnung und ist eine allgemeine Verheißung. Eine Androhung, sie zieht nicht automatisch mit sich, dass diese Person dann auch dementsprechend bezeichnet werden muss. Warum? Weil eben die genügend Texte darauf hinweisen, dass es Ausnahmen gibt. Und diese Ausnahmen muss man ebenfalls berücksichtigen, sonst würde man einen Teil des Buches betrachten und einen anderen Teil auslassen. Und weiter, die Bestätigung liegt darin, eine Aussage mag ein Ausdruck von Unglauben sein, wie etwa die Aussage der Jahmiyyah, Allah spricht im Jenseits nicht und man sieht ihn auch nicht. Manchen mag es aber unbekannt sein, dass dies Unglauben darstellt, somit ist nur das Gesagte selbst ein Ausdruck des Unglaubens. So wie die frommen Vorfahren sagten, derjenige, der sagt, der Koran sei erschaffen, ist ungläubig, oder? Derjenige, der sagt, Allah werde im Jenseits nicht gesehen, der ist ungläubig. Sie bezichtigten jedoch keine bestimmten Personen des Unglaubens, bis der entsprechende Beweis erbracht wurde. Und das haben wir im Beispiel von Imam Ahmad rahimahullah deutlich gesehen, dass sie das Al-Mu'tasim Sachen gesagt hat, die Kufr sind, aber trotzdem hat er für sie um Verzeihung gebeten nach ihrem Tod und gesagt, warum sollte ich der Grund dafür sein, dass Allah manche Menschen bestraft. Und Verzeihung bitten kann er nur, wenn er überzeugt ist davon, dass er Muslim war. 2.4. Die Teile des Unglaubens und die Hinweise darauf. Bei Al-Bukhari und Muslim heißt es in einem Hadith Abu Hurairas radiallahu anhu, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der Glaube aus 70 oder 60 Teilen bestehe. Ebenso besteht der Glaube aus mehreren Teilen. Ebenso besteht der Unglaube aus mehreren Teilen. Und so wie fromme Handlungen Teile des Glaubens sind, so sind Vergehen Teile des Unglaubens. Das bestätigen sowohl Koran als auch Sunna. Der Erhabene sagt, wenn ich nach dem waltet, was Allah als Offenbarung abgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Ibn al-Qayyim sagte, das Walten mit dem, was Allah offenbarte, ist einer der Teile des Glaubens und das Nichtwalten mit dem, was Allah offenbarte, ist einer der Teile des Unglaubens. Jetzt springen wir runter. Unten heißt es, Ibn Taymiyyah sagte. Ibn Taymiyyah sagte, darum verhält es sich so, dass einige Menschen sowohl einen der Teile des Unglaubens als auch Glauben aufweisen und darum wird vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er viele Vergehen als Unglaube bezeichnete. Ibn al-Qayyim sagte, so aber besitzt der Unglaube eine Grundlage und Teile und so wie die Teile des Glaubens Glaube sind, so sind auch die Teile des Unglaubens Unglaube. Die Schamhaftigkeit ist ein Teil des Glaubens und der Mangel an Schamhaftigkeit ist einer der Teile des Unglaubens. Die Aufrichtigkeit ist einer der Teile des Glaubens und die Lüge ist einer der Teile des Unglaubens. Gebet, Zakat, Pilgerreise und Fasten sind Teile des Glaubens und sie zu unterlassen ist ein Teil des Unglaubens. Also er hat aus diesem Hadith abgeleitet, Hadith des Propheten, dass der Iman aus 60 bis 70 Teilen besteht, dass er eben dass man das umgekehrt genauso versteht. Genauso wie diese einzelnen erwähnten Taten Iman sind, ist die Unterlassung davon oder das Begehen entsprechender Sünden eine Form des Kufr, des Gegenteils. Jetzt schlagen wir um und gehen auf die Seite 112. 2.5. Die Bestimmungen des Unglaubens bei der Ahl-Sunnah. Wir haben bereits erwähnt, dass die Khawarij so weit gingen, dass sie Muslime aufgrund von Vergehen des Unglaubens bezichtigten und dass sie mit der Mu'tazila dahingehend übereinstimmten, dass derjenige, der ein schwerwiegendes Vergehen begangen hat, für ewig im Feuer verweilt. Der Grund ihres Irrtums, was die Verwendung der Bezeichnung ungläubig betrifft, sind zwei andere Irrtümer. Der erste steht im Zusammenhang mit der falschen Verwendung von Begriffen und gesetzlichen Urteilen und geht zurück auf eine Grundlage ihrer den Glauben betreffenden Überzeugungen, nämlich ihre Annahme, dass der Glaube ein Ganzes darstelle, das nicht geteilt werden könne, sondern das, wenn ein Teil schwindet, als Ganzes schwinde. Ibn Taymiyyah sagte, sie sahen den Glauben als ein Ganzes an. Wenn ein Teil desselben schwinde, so schwinde das Ganze, und wenn ein Teil feststehe, dann stehe das Ganze fest. Somit teilten sie nicht die Auffassung, dass ein Teil schwinden, ein anderer Teil aber bestehen bleiben könne, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Derjenige gelangt aus dem Feuer, in dessen Herzen sich ein Staubkörnchen an ihm an Glauben findet. Jetzt gehen wir zur nächsten Seite. Ihr zweiter Irrtum. Ihr zweiter Irrtum aber steht im Zusammenhang mit dem Lohn und der Vergeltung für gute Werke und geht zurück auf ihre Annahme, dass eine Person nicht sowohl Lohn als auch Strafe zuteil werden könne. Ibn Taymiyyah sagte, einer ihrer grundlegenden Irrtümer war, dass sie annahmen, dass ein und dieselbe Person nicht sowohl Belohnung als auch Strafe erwerben könne, dass sich an ihr sowohl Versprechen als auch Verheißung erfüllen könnten, sowohl Lob als auch Tadel, sondern nur entweder das eine oder das andere. So ließen sie alle guten Werke des Betreffenden durch das eine schwerwiegende Vergehen zunichte werden. Gemäß der Lehre der Ahl-Sunnah aber ist derjenige, der ein schwerwiegendes Vergehen begangen hat, nicht vom Glauben abgefallen. Al-Tahawi sagte, wir bezeichnen keinen der Leute der Qibla aufgrund einer Schuld als ungläubig. Qibla, also gemeint sind die Leute, die beten, Leute, die Salah machen, bezeichnen wir als Muslime, auch wenn sie Sünden begehen. Ibn Battah sagte, die Gelehrten stimmen darin überein und es gibt hier keine Meinungsverschiedenheiten unter ihnen, dass keiner der Leute der Qibla aufgrund eines Vergehens als ungläubig gilt und dass ein Vergehen nicht sein Verlassen des Islam bedeutet. Für den Wohltätigen erhoffen wir darum die Gnade Allahs und für denjenigen, der ein Vergehen begangen hat, fürchten wir und bitten für ihn. Schlagen wir die nächste Seite auf. Links oben, Ibn Taymiyyah sagte, darum beschuldigen sie die Leute der Qibla nicht des Unglaubens, indem sie Vergehen oder uns schwerwiegende Sünden verallgemeinern, so wie es die Khawarij tun, sondern die Brüderlichkeit im Glauben ist beständig, unabhängig von Vergehen. Ibn Abi al-Iz sagt in Sharh al-Tahawiyyah, die Ahl-Sunnah stimmten allesamt darin überein, dass derjenige, der sich ein schwerwiegendes Vergehen zu Schulden hat kommen lassen, kein Unglauben begangen hat, der das Verlassen der muslimischen Gemeinschaft bedeuten würde. Na, das gleiche ist dann nochmal von Fadail ibn Iyad, das wir sparen, inshallah. Und wir blättern in Barakallahu Fikum auf die Seite 116. Oben heißt es, Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Wazir, rahimahullah, sagte, das Urteil darüber, ob jemand zum Ungläubigen geworden ist, beruht einzig auf der Offenbarung, der Verstand hat darin keinen Platz und dies in zweierlei Hinsicht. Erstens, niemand begeht einen Unglauben, weil er gegen Gebote der Vernunft verstößt, selbst wenn sie zwingend sind. Zweitens, der Beweis für den Unglauben oder den Frevel beruht einzig und allein auf der Offenbarung und daran besteht keinerlei Zweifel. Die Handlungen aber, die auf Unglauben hindeuten, sind zahlreich. Eine mögliche Zusammenfassung ist folgende. Ein Gegensatz zu dieser Religion kann nämlich in zweierlei Weise zum Ausdruck kommen. Erstens durch die Unterlassung von Gebotenem, zweitens durch das Ausführen von Verbotenem. 2.5.1.1. Die Unterlassung von Gebotenen. Also Anordnung Allahs, die man einfach missachtet und nicht umsetzt. Was den ersten Punkt betrifft, so handelt es sich entweder um die Unterlassung einer Überzeugung von Worten oder von Handlungen. Der Glaube gemäß dem islamischen Gesetz geht nicht über dies hinaus. Es handelt sich also entweder um eine fehlende Überzeugung. Damit ist die fehlende Überzeugung hinsichtlich dessen, was Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam als Glaubensinhalt gemeint, wie der Glaube an Allah und seine Engel und alles, was Allah und sein Gesandter an Details über die sechs Säulen des Glaubens berichten. Oder auch der fehlende Glaube daran, die offensichtlichen Pflichten als solche anzusehen oder Verbote als solche zu betrachten. Ibn al-Baqar überliefert den Konsens der Gelehrten darüber, dass derjenige ungläubig ist, der das in Abrede stellt, womit die Gesandten kamen. Al-Qadi Iyad sagte, damit entscheiden wir, dass derjenige ungläubig ist, der einen der wesentlichen Grundsätze, die von Allah offenbarten Gesetze, leugnet und der das leugnet, was an Handlungen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam über die aufgrund der Vielzahl der Überlieferung Gewissheit und ein Konsens der Gelehrten besteht, bekannt ist. Das ist etwa der, der die Pflicht des Gebets oder die Anzahl der Gebetseinheiten oder der Niederwerfungen in Abrede stellt und leugnet, oder der den Koran als Ganzes oder einen Buchstaben davon in Abrede stellt oder ihm etwas hinzufügt. Also die deutlichen Sachen, über die es keine Diskussion gibt und die schon immer klar und deutlich waren unter den Ulama und sogar unter den einfachen Muslimen, die nicht gelesen und nicht gelehrt waren. Was aber das Unterlassen von Worten betrifft, erstens. Es besteht Konsens darüber, dass es Unglaube ist, wenn man das Aussprechen der beiden Glaubensbezeugungen unterlässt, obwohl man dazu fähig ist. Ibn Hazm sagte, wer im Herzen vom Glauben überzeugt ist und dem nicht mit Worten Ausdruck verleiht, obwohl er keine Furcht zu haben braucht, der ist bei Allah und dem Muslim ungläubig. Er sagt extra bei Allah auch nicht, dass man das nur äußerlich betrachtet, sondern sowohl äußerlich als auch innerlich gilt er dann nicht als Muslim. Ibn Taymiyyah sagte, die Gelehrten disputieren darüber, ob derjenige ungläubig sei, der eine dieser vier Pflichten, das heißt Säulen, unterlässt. Was aber die beiden Glaubensbezeugungen betrifft, so ist derjenige, der sie nicht ausspricht, obwohl er dazu bestande ist, gemäß des Konsens der Muslime ungläubig. Nach Auffassung der frommen Vorfahren der muslimischen Gemeinde, ihrer Vorbilder und der Gesamtheit der Gelehrten ist er im Inneren und Äußeren ungläubig. Zweitens, bei der Unterlassung aller anderen Pflichten, das Wort betreffend, wie der Erwiderung des Grußes oder der Aufforderung zum Guten und zur Verwehrung des Schlechten, handelt es sich nicht um Unglaube, sondern um ein Vergehen. Was das Unterlassen bestimmter Handlungen betrifft, so unterscheidet man zwei Kategorien. Die Unterlassung der Handlungen, da gibt es Dinge, über die sich die Ulama, rahimahullah ta'ala, einig sind und Dinge, über die sie sich nicht einig sind. Wenn etwas unterlässt, was Allah von einem verlangt hat. Und deswegen lesen wir gleich den mittleren Abschnitt, sagte Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, schließt direkt vor, darum diskutierten die Gelehrten darüber, ob derjenige als ungläubig zu erachten sei, der eine dieser vier Pflichten unterlässt, nachdem er deren Pflicht anerkannte. Was ist damit gemeint? Damit sind die vier Säulen nach der Shahada gemeint. Das heißt, über die erste Säule, Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, gibt es keine Diskussion darüber, dass die Unterlassung dieses Glaubensbekenntnis, ich rede jetzt von dem Aussprache davon, dass das Unglauben darstellt, wenn man das machen könnte, es aber unterlässt. Und wie gesagt, solange man nicht gezwungen ist und so weiter. Aber die anderen Säulen, über alle vier anderen Säulen, sind die Ulama rahimahumullah unterschiedlicher Ansicht. Das heißt, beim Gebet, manche erachten die Unterlassung des Gebetes als einen Ausschluss im Islam, andere nicht. Das gleiche für die Zakat, das gleiche für das Fasten und das gleiche für die Hajj. Manche Ulama rahimahumullah ta'ala waren der Ansicht, dass die Unterlassung jedes dieser Säulen der Religion großen Unglauben darstellt und andere nicht. Und das muss man wissen, dass es hier keinen Konsens gibt unter den Ulama rahimahumullah ta'ala. Auch wenn bekannterweise die Leute meistens diskutieren über die zweite Säule der Religion, aber das gleiche gilt auch für die dritte und die vierte und auch für die fünfte Säule. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala sagte in Jami' al-Ulum wal-Hikam, was diese fünf betrifft, wenn sie alle verschwinden, dann stürzt das Gebäude ein und kann nach seinem Einschuss nicht mehr befestigt werden. Ebenso stürzt es ein, wenn die tragende Säule, nämlich die beiden Glaubensbezeugungen, einstürzt, wobei ihr Einsturz durch das Kommen mit etwas, das ihnen widerspricht und mit ihnen nicht vereinbar ist, herbeigeführt werden kann. Was aber das Schwinden der vier übrigen Säulen betrifft, so sind die Gelehrten unterschiedlicher Meinung darüber, ob der Islam mit dem Wegfall aller schwindet oder bereits mit dem Wegfall nur einer davon oder nicht. Oder ob es zwischen dem Gebet und den übrigen Säulen zu unterscheiden gilt. Zweitens, was die anderen verpflichtenden Handlungen betrifft, außer den Säulen des Islam, so stimmen die Gelehrten darin überein, dass sie unterlassen keinen Unglauben bedeutet. 2.5.1.2 Unterlassung, das ist wichtig. Zweitens, dann gibt es die Ausführung von Verboten. Da gibt es auch wieder im ersten Fall Dinge, die bei allen Ulama, rahimahullah ta'ala, Unglauben darstellen. Das sind nämlich die Sachen, die einen Widerspruch darstellen zum Glauben. Und da haben wir ein paar Aussagen von manchen Ulama. Und da gibt es die zweite Kategorie, die umfasst das, was nach einhelliger Auffassung der Ahl-Sunna keinen Abfall vom Glauben darstellt. Und das sind die Vergehen, die dem Glauben an Allah und seinem Gesandten nicht widersprechen, wie zum Diebstahl, Trinken von Alkohol und so weiter. Das sind zwar schwerwiegende Sünden, aber stellen keinen Abfall vom Glauben dar. Tayyib, an dieser Stelle machen wir Stopp. Möge Allah bei euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen. Sallallahu alaihi wa sallam.